Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich gehe einfach direkt rein. Mein Vortrag heißt, wie gesagt, die 13. Fee für Kindersorgen in der befreiten Gesellschaft. Zunächst eine kurze Vorbemerkung. Dass das Private politisch ist, habe ich als Jugendliche zum ersten Mal gehört und es hat mir sofort eingeleuchtet, wenn auch eher intuitiv. Wenn ich zum Beispiel beobachtet habe, wie ungleich in meiner eigenen Herkunftsfamilie Geld, Zeit, Bestätigung und Selbstwertgefühl zwischen den Geschlechtern aufgeteilt waren. Irgendwie war mir klar, dass beispielsweise das spezifische Elend des Hausfrauendaseins nicht nur etwas mit meiner Mutter und ihrer besonderen Persönlichkeit zu tun hatte, sondern auch damit, wie sie aufgewachsen war, was sie selbst für eine Mutter gehabt hatte, damit, was von Mädchen und Frauen erwartet wurde, was sie im Vergleich zu Jungs und Männern durften und nicht durften und so weiter. Aber erst als ich selbst Kinder bekommen habe, was ich schon immer wollte und zum Glück auch nie bereut habe, erst als ich schon mittendrin steckte im Schlamassel und an manchen Tagen circa 100 Mal dachte, Scheiße, das ist ganz anders, als ich dachte, einfach viel, viel schwieriger und ich bin die Einzige, der es so geht und es liegt an mir, erst als ich drin steckte im Kinderhaben, ist mir nach und nach klar geworden, wie politisch das ist. Und ich habe dann quasi aus Notwehr angefangen, mich mit dem Thema Muttersein auch theoretisch auseinanderzusetzen, dazu zu lesen, darüber nachzudenken und zu schreiben. Dieses Lesen, Nachdenken und Schreiben hat sich für mich in zweierlei Weise als unglaublich hilfreich erwiesen. Zum einen hat es mir tatsächlich total geholfen, mit dem Kinderhaben besser klarzukommen, denn ein Thema als ein politisches zu erkennen, heißt, es ein Stück rauszunehmen aus dem Bereich des individuellen sich Mühegebens, Scheiterns und sich Schämens. Und umgekehrt hat mir die Auseinandersetzung mit dem Thema Elternschaft enorm geholfen, diese Gesellschaft in ihrer ganzen Scheußlichkeit nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Soweit erstmal die kurze Vorbemerkung. Mein Vortrag hat 4 Teile. Der erste Teil heißt, es ist nicht gut. Der zweite heißt, woran liegt das? Der dritte heißt, geht es anders? Und der vierte Teil heißt, was also tun? Ich werde jetzt so circa 40 bis 45 Minuten reden. Ihr könnt gerne, wenn es irgendwie Komplikationen gibt oder Verständnisfragen oder so, auch mich unterbrechen natürlich. Und so Diskussionen und Einwände und so weiter können wir dann hinterher machen. So ist es, glaube ich, gedacht, ne? Also zurück zum eben erwähnten Schlamassel. Erstens, es ist nicht gut. Es mag erstmal seltsam klingen, aber eines der größten Probleme der Elternschaft in dieser Gesellschaft ist Zeitdruck. Wer Kinder hat, muss sich, spätestens wenn Wochenbett, Mutterschutz und Elternzeit vorbei sind, ständig beeilen, ständig hetzen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass inzwischen die allermeisten Menschen ihr Leben mit Kindern mit irgendeiner Art von Lohnarbeit unter einen Hut bekommen müssen. Allein die Kinder morgens rechtzeitig in der jeweiligen Einrichtung abzugeben, um dann pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, erfordert eine Zielstrebigkeit, Schnelligkeit, Nervenstärke und Disziplin, die sich Menschen ohne Kinder kaum vorstellen können. Nach der Arbeit und dem Abholen der Kinder muss man sich ebenfalls enorm beeilen, um ha Einkaufen, Haushalt, frische Luft, Sozialkontakte, Aktivitäten der Kinder, Hausaufgaben und Essen machen, in einen kurzen Nachmittag zu quetschen. Wenn man dann um 20 Uhr die Kinder im Bett hat, warten häufig weitere Aufgaben. Sich kümmern um Verwandte, um Behörden und Geldsachen, Klamotten einkaufen, Kindergeburtstage planen und so weiter und so weiter. Wenn dann auch noch eine chronische Krankheit oder Behinderung in der Familie dazukommt, mit all ihren Notwendigkeiten von Medikamentenbestellungen bis zu Erstattungs- und Unterstützungsanträgen, geht diese dritte Schicht häufig bis spät in die Nacht. Das führt zu dem chronischen Schlafmangel, unter dem viele Eltern selbst dann noch leiden, wenn ihre Kinder nachts längst durchschlafen. Je höher der Anspruch ist, den man selbst hat, was eigene Projekte, Freundschaften, Bildung, politische Arbeit, Sport etc. angeht, desto stärker wird der Zeitdruck und die Notwendigkeit, die Tage und Wochen generalstabsmäßig durchzuplanen. Das ist das, was Franziska Schutzbach in ihrem Buch Die Erschöpfung der Frauen als radikale Pausenlosigkeit bezeichnet hat. Was dabei häufig für die Erwachsenen komplett auf der Strecke bleibt, ist einerseits die Paarbeziehung, andererseits alles, was mit Alleinsein, Muße, Rückzug und Selbstsorge zu tun hat. Je erschöpfter die beiden Erwachsenen in der Familie sind, je weniger Raum ihre eigene Bedürftigkeit hat, je weniger Schlaf, je weniger Geld, je mehr Arbeit, je weniger Unterstützung durch andere Erwachsene sie haben, desto häufiger gibt es Streit. Dieser Streit dreht sich erwiesenermaßen vor allem um die Verteilung von Haus- und Care-Arbeit. Und Frauen ziehen bei diesen Streits insofern immer wieder und immer noch den Kürzeren, als dass sie ebenfalls erwiesenermaßen wesentlich mehr Care-Arbeit verrichten als Männer. Das ist besonders deutlich bei der emotionalen und organisatorischen Arbeit zu sehen, die noch immer fast ausschließlich von Frauen verrichtet wird. Dazu später mehr. Das alles führt dazu, dass Burnout-Diagnosen und Erschöpfungsdepressionen bei Müttern, wie mehrere Studien, unter anderem die Erhebung des Müttergenesungswerkes, zeigen, seit Jahren kontinuierlich mehr werden. Auch für Kinder ist dieses Hamsterrad zunehmend gesundheitsgefährdend. Mehrere Studien zeigen, dass Erschöpfungsdepressionen auch bei Kindern rapide zugenommen haben, oft unerkannt. Und selbst wenn die Kinder nicht im eigentlichen Sinne krank werden, stempelt man sie, sobald sie einmal über mehrere Wochen in Sachen Sozialverhalten und Leistungsbereitschaft nicht hundertprozentig funktionieren, sehr schnell als dysfunktionale Problemkinder ab. Dann wird oft eine aufwendige diagnostische und therapeutische Maschinerie in Gang gesetzt, die nicht immer hilfreich ist, aber mit großer Sicherheit zusätzlichen Stress und zusätzliche Unzulänglichkeitsgefühle auslöst. Kurz gesagt, das Ganze ist wahnsinnig aufreibend, davon abgesehen, dass das Kinderhaben in den unteren Einkommensgruppen ein echtes Armutsrisiko darstellt. Soweit die ziemlich unerfreuliche Bestandsaufnahme, ständiger Zeitdruck, chronischer Schlafmangel, viel Streit, ungleiche Verteilung der Care-Arbeit, Erschöpfungsdepression, Überlastung und gesundheitliche Gefährdung der Kinder, Armut. Ich bekomme ganz schön Gegenwind, wenn ich das Kinderkriegen so schonungslos beschreibe. Eine Form der Abwehr, die mir oft entgegenschlägt, ist die Frage, gehört das nicht einfach dazu? Ist das nicht ganz normal? Ist das nicht von Natur aus einfach eine anstrengende Zeit, wenn die Kinder noch so klein sind? Aber ich bin mir da ehrlich gesagt ganz sicher, nee, das muss so nicht sein. Das könnte und müsste ganz anders sein. Aber wenn nicht die Natur schuld ist, was ist dann schuld? Und damit bin ich schon beim zweiten Teil meines Vortrags. Zweitens, woran liegt das? Meiner Beobachtung nach gibt es drei Hauptursachen dafür, dass das Kinderhaben heute so anstrengend ist. A, Lohnarbeit, B, patriarchale Strukturen auf verschiedenen Ebenen, C, das Konstrukt der bürgerlichen Kleinfamilie. Ich fange an mit Lohnarbeit. Ich selbst bin in den 70er Jahren in der westdeutschen Mittelschicht aufgewachsen, also in der Hochphase des sogenannten Familienernährermodells, in der die Löhne von Männern so hoch waren, dass sie für eine ganze Familie inklusive nicht erwerbstätiger Ehefrau ausreichten. Schon seit Mitte der 70er Jahre sorgten dann Wirtschaftskrisen und eine zunehmende internationale Konkurrenz dafür, dass diesem Modell nach und nach die materielle Grundlage entzogen wurde. Seit der Jahrtausendwende spielten dann auch direkte Lohnkürzungen eine Rolle. Dazu kam, dass die finanzielle Abhängigkeit der Frauen von ihren Männern und ihre Reduzierung auf familiäre Sorgetätigkeiten von der zweiten Frauenbewegung zunehmend kritisiert wurden. Diese Gemengelage aus ökonomischen Umbrüchen und weiblicher Emanzipationsbestrebungen führte zu der Situation, die wir heute haben. Statt einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden sind mindestens 60 Stunden notwendig, um eine Familie zu ernähren. Dafür müssen beide Elternteile arbeiten, was dazu führt, dass beide mit den oben beschriebenen Folgen zwischen Lohn und Familienarbeit hin und her hetzen. Was dabei auch auf der Strecke geblieben ist, ist eine klare Rollenverteilung, in der beide Partner ihre festen Aufgabenbereiche haben, die sie ohne permanente Aushandlungsprozesse selbst gestalten konnten. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass meine Eltern am Frühstückstisch jemals darüber verhandelt haben, wer heute Abend das Essen macht oder wer länger in der Firma bleiben darf. Ich will die strikte geschlechtliche Arbeitsteilung damit natürlich keineswegs beschönigen. Für die meisten Frauen war die jahrzehntelange Sisyphusarbeit des Haushalts und der Kinderbetreuung eine Qual und die finanzielle Abhängigkeit eine Zumutung, etwas, das ihre Eigenständigkeit, ihre Entfaltungsmöglichkeiten, ihr Lebensglück massiv beeinträchtigt hat. Ich glaube allerdings auch, dass kaum zu überschätzen ist, wie viel Koordination und kommunikative Arbeit es kostet, wenn beide Partner für beide Bereiche, die Lohnarbeit und die Familienarbeit, zuständig sind und die jeweilige Aufgabenverteilung Tag für Tag neu ausgehandelt werden muss. Wie gesagt, unter Bedingungen, in denen insgesamt durch massive Reallohnsenkungen mindestens ein Drittel mehr Lohnarbeit insgesamt geleistet werden muss als zuvor. Dazu kommt, dass sich die Arbeitswelt seit den 1970er Jahren massiv verändert hat. Die Arbeit erfordert ein immer höheres Niveau an Flexibilität, Selbstorganisation und Durchhaltevermögen. Sie ist entweder zunehmend verdichtet oder zunehmend entgrenzt, manchmal auch beides. Auch in der Arbeitswelt gibt es also so etwas wie eine radikale Pausenlosigkeit. Ein weiterer wichtiger Grund dafür, dass die Elternschaft im patriarchalen Kapitalismus so anstrengend ist, liegt darin, dass die heutige Form der Lohnarbeit sich auf eine sehr grundsätzliche Weise mit dem Kinderhaben beißt. Ich lese jetzt mal ein Stück aus meinem kleinen Buch Kinderhaben vor. Kinder sind langsam, irrational, nonverbal, sprunghaft, spontan, laut, uneinsichtig, verträumt und stur. Und wer ihnen das nicht viel zu früh und viel zu hart austreiben will, braucht viel Geduld, Zeit und Ruhe. Und das widerspricht sich nun einmal fundamental mit der Tatsache, dass das Leben und Arbeiten im Kapitalismus prekär, unsicher und aufreibend ist, immer wieder neue Entscheidungen und Ortswechsel nötig macht und den Individuen eine unglaubliche Ausgeschlafenheit, Disziplin und Schnelligkeit abverlangt. Lohnarbeit ist also die eine Ursache dafür, dass Elternsein so anstrengend ist. Eine weitere Ursache sind, wie ich oben gesagt habe, oder wie ich es oben genannt habe, patriarchale Strukturen auf verschiedenen Ebenen. Ich habe vier herausgegriffen, die auf sehr unterschiedliche Weise wirken. Es gibt eine patriarchale Struktur, die sich, wie Koschka Linke Hand schreibt, Zitat, so tief in die Bedürfnisse, Neigungen und Träume der Individuen eingeschrieben hat, dass sie viel mehr ist als nur sexistische Fremdzuschreibung. Sie ist, wie Koschka schreibt, subjektkonstituierend. Zitat Ende. Für das Kinderhaben im kapitalistischen Patriarchat ist das insofern interessant, als auf den ersten Blick so schwer zu erklären ist, warum selbst Paare, die sich Familien- und Lohnarbeit genau teilen und teilen wollten und wollen, und also die materielle Abhängigkeit der Frau genauso verschwunden ist wie die Weigerung des Mannes, sich an der Hausarbeit zu beteiligen, warum selbst solche Paare es nicht hinbekommen, zu verhindern, dass die weiblich sozialisierte Person unfassbar viel mehr Kraft, Herzblut und Energie in die Care-Arbeit steckt als die männlich sozialisierte Person. Jetzt würde ich noch mal ein Stück aus meinem Essay da vorlesen, aus dem Buch Kinder haben. Also es geht um die Care-Arbeit. Jetzt geht's los. Denn an dieser Arbeit gibt es einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil. Der sichtbare Teil besteht nüchtern gesagt aus körperlicher Arbeit, den Haushaltstätigkeiten sowie dem Anziehen, Bewegen, Säubern, Tragen und Füttern von Kindern. Einiges davon in den ersten Jahren auch nachts. Der andere Teil, der größer wird, wenn die Kinder größer werden, ist, ebenso nüchtern ausgedrückt, organisatorischer Natur. Zu sehen ist davon nur, dass ein PC oder ein Handy bedient werden. Der Rest ist Denk- und Fühlarbeit, Gestaltungswille, Initiative, Problembewusstsein, Koordinationskunst, Draufblick, Antizipationsvermögen, Beziehungsfähigkeit. Die Aufgaben, die auf solche Weise bewältigt werden müssen, werden noch in den gleichberechtigsten Partnerschaften nahezu komplett von Frauen übernommen. In den entsprechenden Debatten bezeichnen Männer sie oft als Kür, als etwas, das man tun, aber auch lassen kann. Und es stimmt, die Welt geht nicht unter, wenn niemand dem Schwiegervater zum Geburtstag gratuliert und das Kind nicht zum Turnen geht, wenn die Winterjacken zu klein sind, niemand zu Besuch kommt und die Fahrräder kein Licht haben. Wenn keine Elternabende besucht, keine Kindergeburtstage organisiert, kein Netzwerk gepflegt, keine Gemeinschaftsaufgaben übernommen, keine Urlaube geplant werden. Wenn man auf Ausflüge, Theaterbesuche und gelegentliche Abende zu zweit verzichtet, auch darauf, sich zu bedanken, sich zu revanchieren, sich einzubringen, Fotos zu machen. Die Liste ist endlos. Und der eben noch so ärgerliche Mann inzwischen tief und fest eingeschlafen. Ich kam mir immer kleinlich vor, wenn ich diese Dinge aufzählte. Ich habe schrecklich rumgeeiert, musste zugeben, dass einiges davon vielleicht wirklich überflüssig ist. Aber was? Und um welchen Preis? Auch diese Entscheidung zu treffen war meine Aufgabe. Es wäre gut gewesen für all das Unsichtbare, dessen Existenz mein Gegenüber ignorierte, das aber trotzdem so viel von meiner intellektuellen und emotionalen Energie aufbrauchte, wenigstens einen Namen zu haben. Als ich dann den Begriff Mental Load hörte, war es schon fast zu spät, aber das ein oder andere Mal konnte ich ihn noch ins Feld führen und wieder einmal spürte ich, was für eine scharfe Waffe ein Begriff sein kann. Auf wundersame Weise hatte die aufrechnende kleinliche Liste an Objektivität gewonnen und wurde zum ersten Mal wirklich als benennbares und zusammenhängendes Problem anerkannt. Dass die mentale Last der einen die gedankliche Freiheit des anderen ermöglicht, war dann jedoch eine These, die meinem männlichen Gegenüber entschieden zu weit ging, weil sie aus seiner Sicht auf fundamentale Weise anzweifelte, dass er seinem Anspruch, sich ausreichend an der Familienarbeit zu beteiligen, gerecht wurde. in die Ecke gedrängt, enttäuscht von sich selbst, voller Wut auf die Frau, die ihm diese Enttäuschung nicht ersparen konnte, war diesmal er es, der laut wurde. Ich kann sowas eben einfach nicht. Jetzt überspringe ich ein Stück. Stimmte das mit der Unfähigkeit? Konnte es wirklich sein, dass dieser Mann, der Vater meiner Kinder, die wichtigsten, grundlegendsten zwischenmenschlichen Basics einfach nicht hinbekam? Dass sie nun einmal nicht sein Ding waren? Ermutigen, Danke sagen, loben, nachfragen, trösten, um Hilfe bitten, sich entschuldigen, war er dazu einfach nicht fähig? Die Antwort ist, natürlich war er dazu fähig, denn dieser Mann war ja derselbe, der mich vor Jahren mit seiner Sensibilität, Klugheit und Kommunikationsfähigkeit beeindruckt hatte und der diese Eigenschaften im Beruf und in der politischen Arbeit immer wieder erfolgreich einsetzte. Warum vergaß er dann regelmäßig ihre Wichtigkeit in den Außen- und Innenbeziehungen der Familie? Irgendwann war ich so ratlos, dass ich ein Tabu brach und das Thema gegenüber befreundeten Männern ansprach. Sie wussten sofort, was ich meinte, kannten es aus ihren Zweierbeziehungen und Kleinfamilien. Sie sprachen von im Dunkeln tappen und hinterherhinken, von Wut auf sich selbst und emotionalem Shutdown. Die Geschichte eines dieser Freunde beeindruckte mich besonders. Er hatte einen Fehler gemacht, über den sich seine Partnerin ungeheuer ärgerte, über den sich seine Partnerin ungeheuer ärgerte. Er verstand nicht, was so schlimm daran war. Sie erklärte es ihm. Nun verstand er es. Sie wünschte sich eine Entschuldigung. Er weigerte sich. Wie, du hast dich geweigert, dich zu entschuldigen? Warum? Keine Ahnung, es ging einfach nicht. Warum nicht? Ich kann das dann nicht. Wir hatten es doch geklärt. Wozu dann noch eine Entschuldigung? Vielleicht, weil das rationale Klären manchmal einfach zu wenig ist? Er schwieg. Ich gab mir einen Ruck. Sag mal ehrlich, kannst du nicht oder willst du nicht? Er schluckte. Langsam war es vorbei mit seiner Geduld. Ich will nicht, okay? Mir ist das dann einfach zu viel. Worauf sich das zu wenig aus weiblicher und das zu viel aus männlicher Perspektive bezieht, dürfte klar sein. Gefühle, Nähe, Intimität, Beziehung, Offenheit, Verständnis, wie immer man es nennen will. Einerseits ist es ein Klischee, andererseits eine gesamtgesellschaftlich weit verbreitete Realität. Viele Männer sind darauf bedacht, zu viel Intimität zu vermeiden und auch um den Preis kläglichster Einsamkeit ihre widersprüchliche psychische Autonomie zu verteidigen. Und viele Frauen können nicht genug kriegen von vertrauten Gesprächen und emotionaler Nähe und sind auch um den Preis erniedrigender Lächerlichkeit nicht bereit, von ihrer exzessiven Beziehungsorientierung abzulassen und ein eigenständiges Selbstwertgefühl zu entwickeln. Der Ort, an dem sich diese strikte Rollenverteilung nach Geschlechtern auch heute noch entwickelt, abspielt und reproduziert, ist die Familie. Auch in den Familien, in denen Gewalt, intellektueller Chauvinismus, systematische Abwehr gegenüber Frauen keine Rolle mehr spielen und selbst die finanzielle Abhängigkeit der Mütter weitgehend überwunden ist, hat sich dieses Phänomen wie ein schmutziger Rest der Geschlechterasymmetrie hartnäckig gehalten. So viel zum Thema Mental Load als eine der patriarchalen Strukturen. Auf einer ganz anderen Ebene ist die folgende patriarchale Struktur dafür verantwortlich, dass es im Moment so aufreibend ist, Kinder großzuziehen. Ich meine die massive Auslagerung staatlicher Leistungen in den Bereich der unbezahlten Reproduktionsarbeit im Zuge der Hartz-IV-Reformen. Das passiert vor allem im Bereich der Pflege, aber auch im Bereich der Kinderbetreuung. Ein Beispiel wäre, dass die chronische Unterfinanzierung und der Personalmangel an Schulen dazu führen, dass Eltern, also die, die es schaffen, die täglichen Nachhilfelehrerinnen ihrer Kinder werden müssen. Weitere Struktur sozusagen jetzt noch. Das Prinzip der Auslagerung staatlicher Fürsorgeleistungen in den Bereich der unbezahlten Care-Arbeit ist auch in dem etwas ideelleren Bereich der Ausbildung und Erziehung von Kindern zu beobachten, vor allem was ihre sogenannte natürliche Entwicklung angeht. Und damit einhergehend ihre Fähigkeit zu funktionieren und sich reibungslos und gleichzeitig aktiv und teamfähig in soziale Gruppen einzuordnen. Auch bei der gesunden Ernährung von Kindern werden die Ansprüche an die einzelnen Eltern im gesamtgesellschaftlichen Diskurs so hochgeschraubt, dass man darin eigentlich nur scheitern kann. Elternschaft, schreibt Franziska Schutzbach, wird zu einem Feld kontinuierlicher Beschämung. Diese, wie gesagt, für die Kapitalverwertung so überaus nützlichen Diskurse schöpfen aus einem zutiefst patriarchalen Mutterideal. Eine gute Mutter liebt bedingungslos, ist, solange sie nicht gerade bei der Arbeit ist, permanent verfügbar und sie stellt das Wohl ihres Kindes bereitwillig über ihr eigenes. Natürlich haben sich weder der Staat noch der Unternehmerverband diese Ideale in direkter propagandistischer Absicht ausgedacht, Aber es ist andererseits auch kein Zufall, dass eine an den Interessen des Kapitals ausgerichtete Familien-, Gesundheits- und Bildungspolitik solche Bilder bereitwillig aufgreift. Franziska Schutzbach schreibt, Zitat, die Hyperzuständigkeit der Eltern und deren absolute Zentrierung aufs Kind wurden vielleicht, um es etwas zugespitzt zu formulieren, auch betont, damit die Wohlfahrtssysteme abgebaut werden konnten. Mütter sollen kompensieren, was die Gesellschaft vernachlässigt. Sie sind die Sozialpuffer einer ökonomisierten Leistungsgesellschaft. Noch ein anderer Aspekt der patriarchalen Strukturen. Vor allem wohlhabende Eltern begegnen dem Überlastungsproblem, indem sie Teile der Reproduktionsarbeit kostengünstig an Haushaltsarbeiterinnen abgeben. Diese sind oft Migrantinnen, die zu Niedriglöhnen und ohne soziale Absicherung und Urlaubsansprüche beschäftigt werden. Viele dieser Migrantinnen haben in ihren Heimatländern selbst Kinder, die häufig unter sehr prekären Bedingungen und unentgeltlich von Verwandten betreut werden. Voraussetzung dafür ist eine globalisierte Ökonomie mit sehr unterschiedlichen Niveaus von Lohn und Lebensstandard. Auch das gehört also zum Problem des Elternseins im kapitalistischen Patriarchat. Mütter, die massenhaft von ihren eigenen Kindern getrennt sind und sich am anderen Ende der Welt für einen Hungerlohn um die Kinder der Reichen kümmern. Jetzt komme ich zum dritten Aspekt, die bürgerliche Kleinfamilie. Ein weiterer Grund dafür, dass das Kindergroßziehen in dieser Gesellschaft so wenig Spaß macht, ist die Familie, also genau jene Institution, die noch immer völlig unangefochten als unabdingbare Voraussetzung für das glückliche Aufwachsen von Kindern gilt. Hier klaffen Ideal und Wirklichkeit nicht nur weit auseinander, sondern das Ideal des harmonischen Zusammenlebens zweier durch eine Liebesbeziehung verbundener Erwachsener mit ihren leiblichen Kindern trägt meiner Ansicht nach sogar noch dazu bei, dass diese Wirklichkeit so schwierig ist. Dass heute über die Hälfte der Paarbeziehungen mit Kindern scheitern und damit auch über die Hälfte der Familien, trägt interessanterweise nicht dazu bei, dass das Familienideal bröckelt. Im Gegenteil. Anstatt sich zu fragen, ob es richtig war, diese beiden sehr schwierigen Projekte, das erfolgreiche Aufziehen von Kindern und die lebenslange romantische Zweierbeziehung in der Form der isolierten Kleinfamilie durchziehen zu wollen, geben frisch getrennte Eltern häufig entweder sich selbst oder dem Partner, der Partnerin die Schuld. Nicht wenige von ihnen gründen noch einmal eine neue Kleinfamilie und scheitern erneut. Dieses krampfhafte Klammern an der Familie ist auch kein Wunder, denn was sie verspricht, nämlich Fürsorge, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Ruhe, Aufmerksamkeit, ist für Menschen so unentbehrlich, dass es fast unmöglich scheint, nicht die Augen davor zu verschließen, dass eben diese Familie gleichzeitig die Institution ist, die all dies ihren Mitgliedern nur sehr spärlich und selektiv zukommen lässt und es ihnen auf lange Sicht systematisch ganz verweigert, wie Sophie Lewis schreibt. Denn unter den oben beschriebenen Bedingungen einer intensivierten, schlecht bezahlten und entgrenzten Lohnarbeit beider Eltern entsteht nicht nur ständige Zeitnot, sondern auch eine emotionale Mangelsituation, die schon fast notwendig dazu führt, dass im Treibhaus der auch architektonisch isolierten Eltern-Kind-Beziehung die Liebe besitzergreifend, die Fürsorge grenzüberschreitend wird. Bald ist unklar, wer hier eigentlich für wen sorgt. Schuldgefühle auf allen Seiten sind vorprogrammiert und verschärfen die Angestrengtheit, Wut und Unterversorgtheit bei allen Beteiligten. Ich spreche hier vor allem aus der Perspektive der Eltern. Ich finde insgesamt aber, dass das Thema der Care-Arbeit zu wenig aus der Perspektive derjenigen beleuchtet wird, die sozusagen das Objekt dieser Arbeit sind, in unserem Fall also die Kinder. Deshalb möchte ich im Folgenden versuchen zu beschreiben, warum auch funktionierende Familien für Kinder in den allermeisten Fällen gerade nicht das Gelbe vom Ei sind. Denn was heute oft vergessen wird, die übergriffige Liebe der unterversorgten Erwachsenen hat oft auch etwas Despotisches, das häufig davon überdeckt wird, dass Kinder in modernen, sich zumindest autoritätskritisch verstehenden Kleinfamilien wahrscheinlich sehr viel mehr bestimmen dürfen, als es ihnen in der Geschichte der Menschheit jemals zuvor gestattet war. Das fängt an beim Baby-led Weaning, geht weiter dabei, dass sämtliche außerberuflichen Gespräche und Tätigkeiten der Erwachsenen jederzeit von den Kindern unterbrochen werden dürfen und hört auf am Abend, wenn die Eltern sich durch stundenlange Einschlafrituale auch noch den letzten Rest eines eigenen Soziallebens rauben lassen. Wie oberflächlich und kompensatorisch aber letztendlich die Art ist, in der Kinder ihre Bedürfnisse in den Rhythmus des Familien- und Arbeitslebens einbringen dürfen, liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, welche Störung für das wackelige System ein auch nur harmlos und vorübergehend erkranktes Kind darstellt. Entsprechend sind gerade im Winter die Kitas voll mit verrotzten, hustenden, erschöpften Kindern, die von ihren ebenso erschöpften Eltern mit krassen Schuldgefühlen dort abgegeben werden. Tut mir leid, aber ich muss zur Arbeit. Wie tief die Unwichtigkeit der kindlichen Grenzen und Bedürfnisse letztendlich im Konzept der Kleinfamilie verankert ist, zeigt sich immer dann, wenn die Liebesbeziehung der Eltern zu Ende geht. Das heißt, es zeigt sich eben nicht, denn was ist selbstverständlicher, als dass in diesem Fall die einst so unhinterfragte familiäre Einheit räumlich und emotional umgehend aufgelöst wird? Noch in ihrem Scheitern steht die romantische Liebesbeziehung der Eltern weit über den Bedürfnissen der Kinder, denen ganz selbstverständlich zugemutet wird, mitsamt ihrem Kram in meist wöchentlichem Wechsel zwischen zwei Haushalten hin und her zu ziehen, weil die herrschende Überzeugung nun einmal lautet, dass es für ihre Eltern der Zumutung zu viel und letztlich auch unmöglich wäre, sich als erwachsene Menschen, vielleicht sogar als Freunde, weiter täglich zu begegnen. Sag ich, die das genauso macht, übrigens. Also mit dem Wechselmodell. Dass der Wille der Kinder sich, wenn es hart auf hart kommt, dem der Erwachsenen zu beugen hat, ist nicht auf Trennungssituationen beschränkt. Auch der Wohnort wird von den Eltern bestimmt, alles Schulische ohnehin. Und selbst was die Freizeitgestaltung, die Klamotten und den Umgang des Kindes angeht, lassen sich noch die liberalsten Eltern ein gewisses Reinregieren und Zurechtbiegen nicht nehmen. Kindheit und Jugend sind zutiefst undemokratische Lebenssituationen, in denen Mitbestimmung auf ein Ja oder Ja hinausläuft oder sofort auf das zutiefst paternalistische Ich weiß, was gut für dich ist. Die Einwände folgen auch in linken Zusammenhängen auf dem Fuß und sind schwer zu entkräften. Wissen Eltern nicht wirklich, was für ihre Kinder am besten ist? Sind Kinder nicht maßlos überfordert, wenn sie alles selbst entscheiden dürfen? Brauchen sie nicht auch Grenzen? Ja, natürlich, die Fähigkeit, die Konsequenzen des eigenen Handelns einzuschätzen, entwickeln sich bei Kindern erst nach und nach. Ließe man sie, sie würden Süßes futtern, als gäbe es kein Morgen, denn sie wissen nichts von Karies und Adipositas. Aber schon, was das zweitbeliebteste Argument gegen die Mitbestimmung von Kindern angeht, nämlich die Schlafenszeit, ist die Sache weniger eindeutig. Denn dass Siebenjährige allerspätestens um 20 Uhr im Bett sein sollten, ist ja keine anthropologische Grundkonstante, sondern liegt daran, dass man sie absurderweise am nächsten Morgen um 7:10 Uhr aus der Wohnungstür schubsen muss, damit sie pünktlich um 7:30 Uhr in der Schule sind. So despotisch Eltern unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen nach innen auch sein müssen, nach außen kämpfen Mütter und Väter oft wie Löwinnen für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Jedenfalls, wenn es um Kita-Plätze, gute Schulen, Förderung, Wertschätzung und günstige Startbedingungen ins Berufsleben geht. Knappe Güter in einer Gesellschaft, in der Kinder der Sache nach nichts anderes sind als unterschiedlich aufwendig auszubildende Arbeitskräfte und disziplinierte Rentenkassenzahler von morgen. Die Eltern, die ihre Kinder eben nicht als die Mitglieder einer stark diskriminierten gesellschaftlichen Gruppe erkennen, die sie, was Rechte, Teilhabe, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Gestaltung des öffentlichen Raums angeht, eigentlich sind, sondern sie auch selbst als das Privatvergnügen betrachten, als dass sie in dieser Gesellschaft über ihren unmittelbaren Zweck des Arbeitskräftenachschubs hinaus behandelt werden, sind von dieser brutalen und sehr direkten Art der Konkurrenz so stark vereinnahmt, dass der Gedanke, sich zusammenzuschließen, um eine Lobby für die Bedürfnisse aller Kinder zu bilden, offenbar nicht nahe liegt. Oder wo ist die einflussreiche und schlagkräftige Elternorganisation, die Straßen blockiert und einen Generalstreik organisiert, um ein für alle Mal damit Schluss zu machen, dass alle 24 Stunden ein Kind unter 15 Jahren bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet wird? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die privatisierte Form des Kindergroßziehens, die man Kleinfamilie nennt, für Erwachsene und Kinder viel unnötiges Leid bereithält. Schuldgefühle, Überlastung, emotionales Zu-Kurz-Kommen, Bevormundung, Konkurrenz nach innen und außen. Dass die Fürsorge und das Engagement für Kinder, die man liebt, vor allem für Frauen fast immer zum Gefängnis wird, scheint im Setting der Kleinfamilie genauso naturgegeben wie die Tatsache, dass das Wohl von Kindern und Eltern sich häufig kategorisch ausschließt. Das alles ist jedoch weder ganz normal noch total dysfunktional, sondern durch die in die bürgerlich-kapitalistische Kernfamilie eingeschriebene Grundstruktur der Isolation und des Mangels systematisch herbeigeführt. Kurz gesagt, wie die eben schon zitierte britische Autorin Sophie Lewis es ausgedrückt hat, Family is a miserable way to organize care. Nun zu meinem dritten Teil. Geht es anders? Die Frage lässt sich ganz klar mit Ja beantworten. Ein bisschen anders geht es immer. Man kann den Ausbau der Ganztagsbetreuung fordern, könnte vielleicht die Elternzeit verlängern, das Elterngeld erhöhen. Dass das Grundelend des Mangels, der Zeitnot, der Konkurrenz und der Bevormundung durch solche Maßnahmen aus dem Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern verschwinden würden, ist unwahrscheinlich, solange weiter Lohnarbeit gemacht werden muss. Und der Zweck der Gesellschaft also, wie oben skizziert, gerade nicht die Befriedigung der Bedürfnisse von Menschen ist, sondern die Akkumulation von Kapital. Wenn das stimmt und ich es konsequent weiterdenke, heißt das im Umkehrschluss, etwas salopp gesagt, wer gelassen, ausgeruht und ohne größere Konflikte Kinder großziehen möchte, sollte sich dringend eine andere Gesellschaft suchen. Wenn wir der Frage, wie das Kinderhaben und Kindsein aussehen müsste und aussehen könnte, wirklich auf den Grund gehen wollen, müssen und dürfen wir uns also versuchsweise eine ganz andere, bedürfnisorientierte, herrschaftsfreie Gesellschaft vorstellen. Ich finde es inzwischen sehr wichtig, sich auch bei anderen Themen genau diese Frage zu stellen. Wie müsste, wie könnte es sein? Unabhängig von den Sachzwängen, Anforderungen und Versprechungen des patriarchalen Kapitalismus. Und zwar nicht in irgendeiner rosaroten Zukunft mit abgefahrener Technik, Blümchenwiesen und Einhörnern, sondern ausgehend vom Jetzt, von diesem Stand der Technik, von diesen Menschen, von dieser fast zerstörten Umwelt. Wie verrückt diese Gesellschaft ist, wie viel Leid sie verursacht und wie unnötig dieses Leid ist, wird einem manchmal nämlich erst klar, wenn man sich vorstellt, wie es anders sein könnte und müsste. In diesem Sinne. Kinder bräuchten mehr als zwei Eltern. Auch drei wären zu wenig, gehen wir also versuchsweise von vieren aus. Die vier Erwachsenen sollten einander freundschaftlich zugetan sein und sich im Idealfall schon lange kennen. Der Fokus läge hier auf Stabilität und Unkompliziertheit, weshalb die romantische Liebe als Beziehungsform zwischen den Eltern eher die Ausnahme als die Regel wäre. Wohl wissend, dass sexuelle Anziehung sich in kinderfreien Bereichen auf Dauer viel besser entfalten kann, würde man auch alles, was mit Sex zu tun hat, eher außerhalb suchen. Biologische Vaterschaft wäre etwa so unwichtig wie der Monat, in dem man geboren ist. Man weiß, welcher es ist, misst diesem Wissen aber keinerlei Bedeutung zu. Die leibliche Mutter hätte nur am Anfang eine Sonderrolle. Während der Schwangerschaft, unter der Geburt, im Wochenbett und in der Stillzeit hätte sie drei Erwachsene um sich, die sie dabei unterstützen, gut zu essen, genügend Schlaf zu bekommen und in der krassen körperlichen und emotionalen Ausnahmesituation zwischen Zeugung und Abstillen so etwas wie ein Subjekt zu bleiben. Ob sie nach der Geburt überhaupt Teil des Elternquartetts sein möchte, wäre ihre Entscheidung. Babys mit der Flasche dick zu füttern, gelte gegenüber dem Stillen nicht mehr als minderwertig. Weil Elternschaft nicht mehr an die eigene Gebär- und Zeugungsfähigkeit geknüpft wäre, könnten problemlos alle zwischen 17 und 67 Elternrollen übernehmen. Dadurch, dass die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt wäre, gäbe es endlich echte Vereinbarkeit. Man müsste nicht mit allem fertig sein, bevor man Kinder bekommt. Könnte einen beruflichen Weg noch suchen, sein Liebesleben bunt halten, reisen. Das schreckliche Diktum, dass ganz vieles dann eben einfach nicht mehr geht, wenn man Verantwortung für Kinder übernimmt, wäre vom Tisch. Schön wäre daran auch, Menschen könnten in mehreren Durchläufen und unterschiedlichen Konstellationen Kinder großziehen, was unter anderem bedeuten würde, dass die Bedürfnisse von Fünfjährigen nicht mehr nur für diejenigen erwachsen von Belang wäre, die gerade ein Kind von 5 Jahren zu Hause haben. Wenn man als 40-Jährige denken könnte, unser Kind ist zwar schon 10, aber wer weiß, vielleicht habe ich in 20 Jahren nochmal ein Vorschulkind, dann bekämen die entsprechenden Anliegen, zum Beispiel ein Netz von autofreien Wegen und Plätzen, das sich ohne Lücken durch die ganze Stadt zieht und so vielfältige Möglichkeiten zum Herumstromern an Spielen, Hüpfen und Klettern bietet, dass die traurige Erfindung des eingezäunten Spielplatzes ins Museum der Vorgeschichte der Menschheit verbannt ist. Also dann bekämen solche Anliegen für viel mehr Erwachsene eine kontinuierliche Relevanz. Unter gesellschaftlichen Bedingungen, in denen die Konkurrenz zwischen Eltern wegfiele, weil gute Schulen und Kinderärzte überhaupt überall vorhanden wären, könnte die dann natürlich sehr viel größere Gruppe der Eltern darüber hinaus endlich zu echten Fürsprecherinnen der Bedürfnisse von Kindern werden, aller Kinder wohlgemerkt. Und das nicht nur bei Schuldirektor XY, sondern auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Mehr noch, wenn durch die Praxis der Viererelternschaft, wie ich das jetzt einfach mal nenne, der notorische Mangel an Zeit, Kraft, Geld, Nerven, Liebe und Ruhe aus dem Kindergroßziehen verschwunden wäre, dann würden sich kindliche und erwachsene Bedürfnisse viel seltener gegenseitig ausschließen. Dann könnten Kinder lange aufbleiben, ohne dass ihren Eltern auf Dauer der Subjektverlust drohte, was es ihnen umgekehrt überhaupt erst ermöglichen würde, auch solche Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und gesamtgesellschaftlich stark zu machen, die nicht unmittelbar ihre eigenen sind. Die Viererelternschaft hat architektonische Voraussetzungen, die gesamtgesellschaftlich gewollt und umgesetzt werden müssten. Wenn es stimmt, dass Kinder ihre engsten Bezugspersonen in räumlicher Nähe brauchen, dann müssten größere, flexiblere Wohnungen gebaut werden, die es ermöglichen, die Räume unkompliziert an die sich wandelnden Nähe- und Abgrenzungsbedürfnisse von Kindern und Eltern anzupassen. Für den Fall, dass nicht alle vier Eltern zusammenwohnen möchten, müsste es andere Varianten räumlicher Nähe geben, im selben Haus, im selben Block, auf jeden Fall fußläufig. Weitere materielle Voraussetzungen wären Kindergärten, die wirkliche Gärten wären oder zumindest welche hätten, Schulen, die ohne die permanente Mitarbeit der Eltern funktionierten und noch den jüngsten Lernenden von Anfang an umfassende Mitbestimmungsrechte garantierten. Darüber hinaus jede nur denkbare Unterstützung für Kinder mit Behinderungen und chronischen Krankheiten. Solche Kinder würden dem gesellschaftlichen Selbstverständnis nach, genau wie alle anderen, zu ihren Eltern gehören, wären aber mehr als alle anderen, auch die Kinder aller Menschen. Ein Allermenschenkind zu sein, müsste heißen, mit besonderer Wärme und Wertschätzung behandelt und mit Fürsorge und Ermutigung nur so überschüttet zu werden. Dieselbe Mischung aus einer radikalen Veränderung der kollektiven Grundhaltung auf der einen Seite und der gesellschaftlichen Bereitstellung von Ressourcen auf der anderen betreffe auch das Verhältnis zu Jugendlichen. Dass der Krieg, den sie mit ihren Eltern führen, im Druckkessel der Kleinfamilie fast unvermeidlich, ja geradezu gesund ist, bedeutet nicht, dass das Leid, das dadurch bei ihnen selbst und besonders bei ihren Müttern entsteht, naturgegeben ist. Abhängigkeits- und Autonomiekonflikte würde es auch in der befreiten Gesellschaft geben, aber dort wäre man überzeugt, dass es für viele Jugendliche tatsächlich zu eng zu Hause ist, dass sie in die Welt wollen, auf eigenen Füßen stehen möchten, liebevolle, sorgende Freundschaften mit Gleichaltrigen schließen und verdammt nochmal ihre Sexualität an Orten erkunden wollen, an denen nicht sämtliche Eltern und Geschwister akustisch mit von der Partie sind. Jugendliche zögen also in der Regel mit 16 von zu Hause aus, in WGs mit anderen Jugendlichen zu anderen Familien, in Mehrgenerationenhäuser auf Wagenplätze, stets mit der Möglichkeit, ganz ohne Schmach in den geschützten Raum der Elternwohnung zurückzukehren, wenn es nötig ist. Alle Jugendlichen müssten im Jahr davor lernen, wie man kleine Verletzungen und harmlose Krankheiten wie Atemwegsinfekte und Magen-Darm-Grippen behandelt und darüber hinaus einen 6-monatigen Intensivkurs Hausarbeit absolvieren. Themen: sauber machen, Wäsche waschen, Abfallentsorgung, Umgang mit Lebensmitteln, kochen, backen, Dinge reparieren. Ein solcher Kursus hätte den sehr erwünschten Nebeneffekt, dass sich auf Dauer bestimmte Sauberkeitsniveaus und bewährte Vorgehensweisen gesamtgesellschaftlich als unumstrittener Standard etablierten, etwa wie schon heute beim Autofahren. Es gibt unterschiedliche Fahrstile, aber unendliche Debatten darüber, ob der Schulterblick vor dem Abbiegen sinnvoll ist oder nicht, werden einfach nicht geführt. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieses irgendwann von jedem Gesellschaftsmitglied absolvierten Haushaltskurses wäre, dass Hausarbeit wieder als etwas gelten würde, das man lernen muss, wodurch sie ein Stück ihrer Würde zurückbekäme. Ihre viel beklagte angebliche Unsichtbarkeit wäre dadurch nicht tangiert, denn in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist fast jede Arbeit unsichtbar. Kaum jemand hat jemals gesehen, wie Müsli verpackt, ein Schiffscontainer gesäubert oder ein Mobiltelefon zusammengeschraubt wird, wohingegen es kaum jemanden gibt, der nicht täglich erlebt, wie Geschirr abgewaschen, Wäsche aufgehängt und ein schnelles Abendessen gekocht wird. Das Problem mit jeder Form von Care-Arbeit im häuslichen Nahbereich ist folglich nicht ihre Unsichtbarkeit, sondern ihre Unsichtbarkeit als Arbeit. Und der ist nur beizukommen, wenn man sie gesamtgesellschaftlich als Arbeit behandelt, also ohne Wenn und Aber als Arbeit zählt. Eine befreite Gesellschaft, die diesen Namen verdient, würde Care-Arbeit also ohne Einschränkung als Arbeit betrachten und folglich jede Stunde, die man dabei der Sorge für Kinder mit der, Zitat, Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand, wie Marx das schreibt, verbringt, als Arbeitszeit anrechnen, völlig unabhängig davon, ob sie beispielsweise in einem Kindergarten oder im häuslichen Nahbereich stattfindet. So viel dazu, wie Elternschaft in einer herrschaftsfreien, bedürfnisorientierten Gesellschaft aussehen könnte. Von einer solchen Gesellschaft sind wir leider im Moment ja sehr weit entfernt, was es aber meiner Meinung nach umso wichtiger macht, kräftig Werbung für sie zu machen. Abgesehen davon, jetzt kommt mein vierter Teil, was also tun im Hier und Jetzt bezogen auf das Thema Kinder haben. Ich mache es jetzt ganz kurz. Ich würde sagen, sich nicht ins Bockshorn jagen lassen, ruhig Kinder bekommen, wenn man dazu Lust hat. Aber sich klar machen, dass Kinder großziehen in einer kapitalistischen Männergesellschaft zu den anstrengendsten und konfliktreichsten Dinge gehört, die man tun kann, Dingen gehört, die man tun kann. Sämtliche Sätze, die im Zusammenhang mit dem Kinderhaben die Vokabeln natürlich, leicht, harmonisch, vereinbar enthalten, vom Tisch wischen. Sich so viele Ressourcen wie möglich sichern. Räume, Geld, Zeit, Unterstützung. Und schließlich niemals, aber auch wirklich niemals denken, ich bin die Einzige und es liegt an mir. Danke fürs Zuhören. Okay, dann wäre, glaube ich, jetzt noch die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen. Ich habe jetzt mal einfach das selber eröffnet mit den Fragen. Und fange einfach mit einer Frage an. Ist dir bekannt, dass jemand diese Ideen, also gerade das, was du eben im letzten Teil skizziert hast, schon annähernd versucht, praktisch umzusetzen? Also haben sich da schon Leute gefunden, die das versuchen? Ist dir da was bekannt? Naja, es gibt ja schon so Versuche, so Co-Elternschaft und sowas zu organisieren. Also meiner Beobachtung nach, so ein ganz bisschen habe ich das so ein, zweimal so ein bisschen mitbeobachten können, klappt das in dieser Gesellschaft irgendwie schlecht. Also das ist auch was, was wirklich gedacht ist für eine andere, also von mir aus jetzt sozusagen, so wie ich es mir vorstelle, für eine wirklich wesentlich grundlegend andere Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft ist es nun mal so, dass dann ein Erwachsener plötzlich doch in eine andere Stadt ziehen muss für einen Job oder dass diese Zweierbeziehung, dass es einen neuen Partner gibt oder eine Partnerin und die das nicht gut findet. Und dann, also es gibt so, so vieles in dieser Gesellschaft, was dagegen spricht, dass das funktioniert, dass ich das ganz schön mutig fände, das auszuprobieren sozusagen in dieser Gesellschaft. Bin da gar nicht so dafür. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, das ist schon sehr nachvollziehbar, deine Bedenken, ja. Ja, das ist ja generell, ist es natürlich immer so ein bisschen das Problem linker Ideen, dass sie sich halt im Rahmen der Gesamtgesellschaft häufig so mit den aktuellen Rahmenbedingungen schwer umsetzen lassen. Und das gilt natürlich nicht nur für Kindererziehung, aber ja, da gebe ich dir absolut recht. So, der Tom fragt, zu viert ein Kind groß zu ziehen, scheint mir auch eine größere Herausforderung zu sein, zum Beispiel gemeinsame Entscheidungsfindungen. Wie schätzt du das ein? Ja, also ich stelle mir übrigens auch vor, dass man dann zu viert mehrere Kinder hat, wenn man möchte, ne? Also es muss jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie so strikt für so einen Betreuungsschlüssel von 1:4, so ist es nicht gemeint, aber so irgendwie diese Tätigkeit des Elternseins, dass man die mit mehr Leuten macht, das stimmt. Das ist auch ein Einwand, den ich schon öfter gehört habe. Das, was ich ja so beklage an der heutigen Kleinfamilie, dieses ständige sich absprechen müssen, so im Gegensatz zu meinen Eltern, wo die Rollen so stark, so einfach so verteilt waren, die mussten überhaupt nicht über solche Sachen reden, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und das wäre bestimmt eine Herausforderung, das glaube ich schon auch. Also wie jede Form von partizipativer, kollektiver Organisierung, was ist, was auch anstrengend sein kann, glaube ich. Aber auch eben bestimmt schön und besser als das, was wir jetzt haben. Also es ist halt immer die Alternative, dass einer den Hut, also entweder man geht in diesen anstrengenden Aushandlungsprozess miteinander oder einer muss halt der Chef sein sozusagen oder einer ist der Chef. Und wenn einer der Chef ist und sagt, wo es lang geht, dann ist das in gewisser Weise einfacher. Das stimmt schon. Aber es reicht nicht als Argument, finde ich. Dann kam jetzt noch die Frage, da geht es darum, dass du in dem Vortrag ja darauf, also davon ausgegangen bist, von den jetzigen Menschen. Und jetzt ist eben die Frage, ob die Menschen in der jetzigen Gesellschaft nicht zu ängstlich auf vielen Ebenen sind. Wie kann man also dieser Angst begegnen, eben und darüber, also so verstehe ich das zumindest, aus diesem klein familiären Korsett dann sich rauszutrauen? Ja, ich glaube, das kann man dann nur, also ich bin nicht so sehr dafür, so in den Köpfen von Leuten so rumzuvorwerken sozusagen und irgendwie ideologisch da sozusagen ranzugehen oder psychologisch oder sonst was. Ich glaube, man muss einfach Bedingungen schaffen, materielle Bedingungen, die es einem erleichtern. Und ich finde ja insgesamt, dass Sicherheit, ja, es ist ja so ein schrecklicher Begriff, den die Rechte sich so angeeignet hat, ne? Aber Sicherheit ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Begriff auch für uns als Linke, glaube ich. Und so eine Art von Sicherheit zu schaffen, also wo man überhaupt keine Existenzangst mehr haben müsste, sozusagen. Und eben genau diese Konkurrenzsituation, in der man als Eltern permanent ist, um gute Schulen und so weiter, wie ich es versucht habe zu beschreiben. Wenn sowas alles wegfällt, ich glaube, dann könnte auch ein bisschen Angst wegfallen, sozusagen. Nicht automatisch, das sehe ich schon auch, aber vielleicht ein bisschen. Und wenn man dann spürt und merkt, dass das funktioniert und dass es das Spaß macht, dann, naja, dann kann Angst irgendwie nach und nach verschwinden vielleicht. Dann kommt jetzt noch die Bemerkung, dass der Mensch ja Hoffnung aus guten Erfahrungen sammelt oder nein, schöpft und das ja natürlich im Kapitalismus schwierig ist. Welche Situationen könnte man herstellen, um eben diese guten Erfahrungen zu machen? Also so verstehe ich zumindest die Frage. Oh ja, wenn ich das wüsste. Also ich wohne selber in einem Hausprojekt, was ja so ein bisschen so ein Versuch ist. So zumindest, also wir wohnen auch relativ kollektiv, also haben alle nur kleine Zimmer und große Gemeinschaftsräume, also kleine private Zimmer und große Gemeinschaftsräume. Und ja, und das ist wirklich als Wohnform ganz schön herausfordernd für Menschen, die in dieser Gesellschaft sozialisiert worden sind. Man muss viel mehr aushandeln, man muss seine Bedürfnisse gut kommunizieren können. Man muss sehr tolerant sein, man muss viel Geduld haben mit diesen kollektiven Prozessen. Und trotzdem würde ich sagen, das ist in gewisser Weise eine Situation, die schon irgendwie Hoffnung macht, ab und zu jedenfalls mal, wenn es nicht gerade wieder so anstrengend ist. Aber also ich glaube schon, dass es gut ist, kollektive, partizipative Strukturen einzuüben und dass das in gewissen Grenzen auch in dieser Gesellschaft natürlich geht und gehen muss, ne? Also sonst kommen wir ja nie rüber sozusagen in eine andere Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich das dann gut auseinanderzuklamüsern, immer, was liegt jetzt an uns als sozialisierte Menschen, ängstliche Menschen und so weiter, was liegt wirklich an den Strukturen und Umständen, die so feindselig sind gegenüber diesen kollektiveren Strukturen und wo müssen wir uns wirklich vielleicht einfach ein bisschen besser organisieren oder mehr anstrengen oder sonst was, damit es gut wird. Also ich glaube, da muss man auch den Kopf ganz schön anlassen bei solchen Sachen, damit man da nicht so zu schnell entmutigt wird. Aber wie du ja sozusagen selber schon im Vortrag angesprochen hast, ist es ja tatsächlich auch einfach schlicht und einfach ein architektonisches Problem, Ja. weil wie du ja gesagt hast, es ist ja gar nicht so einfach, den dafür passenden Wohnraum überhaupt zu finden, gerade vor Ja. allem in größeren Städten nicht. Das finde ich auch schon ein krasser Aspekt davon. Ja. So, da kommt noch eine Frage von Lothar. Wir suchen alle nach gangbaren Wegen vom Hier in eine bessere Zukunft. Könnte das ein Weg sein? Was meinst du mit das, Lothar? Also was könnte ein Weg sein? Ach, diese Viererelternschaft. Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich glaube, also das ist sozusagen ein Versuch. Also das gilt wirklich, so wie ich es mir jetzt ausgemalt habe, für eine Gesellschaft, in der die schon radikal verändert wurde. Also wo es zum Beispiel kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr gibt und keine Lohnarbeit mehr gibt und so. Ich würde es wirklich nicht als eine Transformationsstrategie sozusagen betrachten. Also auch weil das Leben von Leuten dranhängt und man ja nur ein Leben hat, sozusagen, und das dann dafür so, also ich würde das nicht sozusagen dafür empfehlen. Aber dann stellst du jetzt wahrscheinlich sofort die Frage, was wäre denn ein gangbarer Weg von hier nach dort? Sprengt ein klitzklein wenig den Rahmen dieses Ja, Vortrags, diese Frage. genau. Aber nur so ein bisschen. Ja, also wenn ich das wüsste, wäre ich echt froh, ehrlich gesagt. Dann würde ich durch die Lande ziehen und es allen sagen, die es nicht hören wollen, sozusagen. Aber ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube schon, dass Organisierung ein richtig wichtiges Thema ist und dass man irgendwann demnächst so wegkommen müsste von so Kleingruppen und irgendwie sich organisieren müsste. Mit aller Toleranz und mit aller Streitfähigkeit und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch andere Ideen noch. Kommt jetzt noch mal eine Frage. Wie schätzt du gemeinsame Ökonomiegruppen als Transformationswege ein? So für den Anfang. Ah, das finde ich gut. Also, wir haben das also ich weiß nicht, ich glaube zu wissen, was damit gemeint ist. Ich kenne den Ausdruck jetzt nicht, aber wenn man sozusagen in der Gruppe alles Geld teilt, ne? So würde ich es jetzt auch verstehen, ja. Genau, also wir haben das bei uns im Haus in Bezug auf die Miete. Wir haben ein solidarisches Mietmodell. Das ist jetzt wirklich ja nun so eine ganz abgeschwächte Form davon. Aber da bezahlt halt jeder so viel, wie er, also im Vergleich zu seinem Einkommen sozusagen bezahlen kann. Und es hat überhaupt nichts mit Quadratmetern zu tun zum Beispiel und so, wie viel Miete man bezahlt. Und das ist das allein schon, und wir haben eine gemeinsame Haushaltskasse und so weiter. Also allein sowas zu versuchen, so weg von Leistung und weg von irgendwie Quadratmetergröße, gemeinsam so eine Miete zusammenzukriegen für so ein ganzes Haus, ist ultra herausfordernd, aber auch wahnsinnig lehrreich irgendwie. Und auch wenn es dann funktioniert, und alle froh sind mit dem, was sie da zahlen und einige natürlich auch wirklich entlastet sind, zum Beispiel, dann ist das super gut. Also es ist eine Form, sozusagen sich gegenseitig auch politische Arbeit dann zu ermöglichen, zum Beispiel. Und so, also ich finde das eine ganz, ganz coole Idee. Und über Geld reden ist was Sauschwieriges. Und das muss man, glaube ich, auch wiederum ganz, ganz ernst nehmen. Da kann man nicht einfach mal so sagen, hoppla, wir machen das jetzt mal, sondern man muss da sehr vorsichtig auch miteinander sein. Es gibt niemanden, der dabei nicht irgendwann anfängt zu weinen, egal ob man jetzt zu viel oder zu wenig Geld hat oder sonst was. Es ist irgendwie immer schrecklich und peinlich und geht ganz schön ans Eingemachte. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. Also so wäre so meine Erfahrung jetzt aus diesem solidarischen Mietmodell. Da kommt noch mal eine Frage. Es gibt Eltern, die die Hilfe von ihren eigenen Eltern bekommen, was logischerweise dann schwierig wird, wenn Oma und Opa ihre eigenen Bedürfnisse ausleben wollen oder länger krank sind. Ist so etwas nicht schon eine Form der Viererfamilie oder was ist da der Unterschied? Ja, ich finde, ich kann es auch wieder nur sagen, das klappt manchmal richtig. Es gibt so Familien, die das hinkriegen. Das finde ich irgendwie sehr bewundernswert und toll. Also wo genau die Großeltern da sind und Teile der Kinderbetreuung übernehmen, ohne irgendwie auf so einer emotionalen Ebene oder auf so einer Kontaktebene so richtig auch ganz schön viel zurückzufordern und damit dann auch wieder ganz schön Stress in so eine Familie zu bringen. Also du hast das ja selbst in deiner Frage auch so angedeutet. Und ich erlebe es ganz oft so von weitem als sehr, sehr konfliktreich und sehr, also das hat einen hohen Preis. Und das liegt wieder daran, dass Oma und Opa ja die Eltern aus einer Kleinfamilie sind und mit all den beschriebenen Nachteilen sozusagen. Und aber wie gesagt, ich glaube, es gibt Familien, wo das klappt. Und ich finde es irgendwie voll schön zu beobachten. Und na klar, dann wäre das so eine Art vierer Elternschaft. Aber die Mitglieder sind halt sehr verstrickt ineinander, ne? Und ein so ein Ding, was ich irgendwie wichtig fände, ist, dass man vielleicht nicht ganz so, also wie auch in einer Liebesbeziehung ist man ja auch dann so sehr, sehr nah und sehr, ja, irgendwie verstrickt sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man so ein bisschen kühleres Verhältnis hat, jetzt aber freundschaftlich natürlich und vertrauensvoll, dass das eigentlich, dass man dann ein besseres Team wäre sozusagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es viele Situationen auch gibt, wo das, also diese Konstellation dann eben in eine andere Richtung zeigt. Also sprich, dann ist halt Care-Arbeit für die Kinder und Care-Arbeit für die Eltern nötig. Und nicht das, und dann zeigt der Pfeil eben der Care-Arbeitspfeil auf die Eltern und nicht von den Eltern auf die Enkel. Und dann wird es, glaube ich, auch richtig unlustig. Ja, das habe ich auch ein paar Mal beobachtet. Dann kommt die etwas einfacher zu beantwortende Frage: Finden sich die Inhalte deines Vortrags auch in deinem Buch und hast du weitere Leseempfehlungen? Also das Buch ist tatsächlich gar nicht utopisch sozusagen, dieser Utopie-Aspekt. Der kommt so eher aus meiner politischen Arbeit. Ich bin in so einer Debatte, die heißt also oder so ein Diskussionszusammenhang, der nennt sich Planungsdebatte. Und da geht es eben darum, ob man eine demokratische, geplante Gesellschaft, eine emanzipative Planwirtschaft sozusagen, ob sowas geht. Und es wird inzwischen auch international diskutiert und so. Das ist ganz spannend. Und da gibt es viel Literatur zu eben dieser Band, den Tom am Anfang erwähnt hat, wie heißt er nochmal, Creative Construction, ist ein englisches Buch. Da geht's die ganze Zeit um dieses Thema, ja, demokratische Planwirtschaft unter verschiedenen Aspekten. Und ich habe eben dieses Thema Kinder großziehen da behandelt. Und in meinem kleinen Büchlein, dieses Kinder haben, da geht es wirklich darum, um meine Erfahrungen letztendlich mit dem Großziehen von Kindern. Und weitere Leseempfehlungen, ja, also ich kann dieses Buch von Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen, sehr empfehlen. Da sind auch gute Zahlen drin und so, ist ein richtig gutes Buch. Und von Sophie Lewis, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist aber inzwischen auf Deutsch erschienen. Abolish the Family heißt das auf Englisch, aber es gibt es auch auf Deutsch inzwischen. Familie abschaffen oder so wahrscheinlich. Die macht eine ganz, ganz tolle, finde ich, eine sehr pointierte Familienkritik.